kolası bir de input aquí. Şeker aquí. Çiki çaki. Wunderbar. Danke schön. So. Schönen Abend. Links und rechts. Genau. Jetzt schauen wir, gell? Servus.